Wie wäre das möglich?« sagte er kaum hörbar. Raskolnikow blickte ihn böse an. »Gestehen Sie, dass Sie es glaubten?« »Ja, nicht wahr?« »Nein, nicht im Mindesten. Jetzt weniger als je«, sagte Samjotow hastig. »Nun haben Sie sich verraten. Das Spätzlein ist erwischt. Also haben Sie es vorher geglaubt, wenn Sie es jetzt weniger als je glauben.« »Aber nein, nicht im Mindesten«, rief Samjotow sichtlich verwirrt. »Sie haben mich also nur erschreckt, um mich in die Enge zu treiben.« »Also glauben Sie es nicht?« »Worüber aber sprachen Sie denn damals, als ich aus dem Büro fortging? Und warum verhörte mich der Leutnant Pulver nach meiner Ohnmacht?« »Hör mal, du«, rief er dem Kellner zu, stand auf und nahm seine Mütze. »Was habe ich zu zahlen?« 30 Kopeken im Ganzen«, antwortete der Kellner. »Da hast du noch 20 Kopeken als Trinkgeld. Sehen Sie, wie viel Geld ich habe.« Er streckte Samjotow seine zitternde Hand mit Papiergeld hin. »Rote und blaue Scheine, 25 Rubel sind es. Woher habe ich die? Und woher stammt die neue Kleidung? Sie wissen doch, dass ich keine Kopeke hatte. Sie haben doch sicher schon meine Wirtin ausgefragt. Nun genug, assekuse. Auf Wiedersehen. Auf angenehmstes Wiedersehen.« Er ging hinaus, am ganzen Körper vor einer wilden, hysterischen Empfindung zitternd, die indes zu einem Teil unerträglichen Genuss enthielt. Sonst aber war er düster und todmüde. Sein Gesicht war verzerrt wie nach irgendeinem Anfall oder Krampf, und seine Ermattung nahm rasch Überhand. Seine Kräfte regten sich jetzt plötzlich und zeigten sich beim ersten Anlass, beim ersten Empfinden des Reizes, aber sie erschlafften ebenso schnell und in dem Maße, wie der Reiz nachließ. Nachdem Samjotow allein geblieben war, saß er noch lange in Gedanken versunken auf demselben Platz. Raskolnikow hatte seine Gedanken in diesem Punkt zum Umschlagen gebracht, und eine neue Sicht hatte sich in ihm endgültig gefestigt. »Ilja Petrowitsch ist ein Dummkopf«, sagte er sich schließlich. Kaum hatte Raskolnikow die Tür zur Straße geöffnet, als er plötzlich auf der Außentreppe mit dem eintretenden Rasumichin zusammenprallte. Sie hatten beide einander nicht kommen sehen, so dass sie fast mit den Köpfen zusammenstießen.